des deutschen Volkes Wut erklungen, soll seine Stimme niemals mehr verstummen. Doch wenn die Massen weiter protestieren, kann man sie auch nicht länger ignorieren. Regierungswahnsinn zahlen, nicht Angst mehr in den alten Städten haben. Das Land soll wieder